gewonnen. Und dabei so manches Herz gebrochen. Nie gefragt, wie es ist, wenn man verliert. Mach mich alle.

ertappt. Tick, tack, tick, tack. Wenn sie die Liebe packt, sind sie nur selten diplomatisch. Nicht aus Stahl und nicht aus Eisen. Sie schlagen laut und weinen leise. Sie ticken anders, sie ticken schneller. sieht schon vieles anders. Ein Mann zeigt oft kein Gefühl.